ist der Konsens zwischen Horkheimer und Adorno zu jener Zeit? Wird heute von den Alphabeten sehr gern vergessen. Und in dieser Konstellation schreibt er das. Mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich von den Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht ganz gleich, wie es mit dem Projekt wird, also das politische Theorie im Rahmen des Instituts zu entwickeln und mit dem Antisemitismusprojekt, was sie damals planten, wo es auch ein Memorandum ins Briefband gibt von Adorno, ein sehr ausführliches, wie das sich entwickelt. Ganz gleich, wie es mit dem Projekt wird, die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. Und wenn man das sich einmal überlegt, was das heißt, was Adorno hier wahrnimmt damals, wie seitdem gelaufen ist, diese Geschichte eben als vermeintliches Verhängnis, dann wird deutlich, dass es sich hier um eine gigantische Verschiebung handelt von dem Gegenpunkt Proletariat gegen die Macht, gegen die selbstverständlich bürgerliche Macht, gegen die Bourgeoisie mit ihrem Gewaltmonopol, ihrem Staatsmonopol, auf ein anderes Opfer dieser Bourgeoisie, dieser Vernichtungsabsicht der Bourgeoisie, nämlich das revolutionäre Proletariat, ja, das wird auf die Juden verschoben, also Chiffre dafür. Die Juden stehen also nicht nur, wie bekannt, wie Postol auch sehr gut gezeigt hat, für den Geldmenschen, für die Bourgeoisie, sondern sie sind zugleich in einer Überblendung, in einer Überdeterminiertheit, die ganz typisch für diese Phantasmata ist, auch für das revolutionäre Proletariat, für die Subversion, wie man es nun historisch begreifen will. Und diese Verschiebung, da die nicht verstanden worden ist, oder da die auch selbst verdreht worden ist in Deutschland, führt nun zu ständig weiteren Verschiebungen, wer das revolutionäre Subjekt nun ist, statt dem Proletariat. Oder, zunächst mal, sie wird auch geleugnet von den traditionalistischen, nehmen wir mal Gruppen wie Wildcat und so weiter, oder die rentistischen Linkskommunisten, nehmen wir den Linkskommunismus, die einfach sagen, ja, das ist nicht unser Thema. Das Proletariat, das revolutionäre Proletariat, das ist das Subjekt und so weiter, und die müssen es halt machen, und dann arbeiten wir eben daran, dass das Proletariat endlich seine Revolution macht. Wunderbar. Antisemitismus, diese Verschiebung ist für uns kein Thema. Sie blenden diese Verschiebung aus, sie stellen sich ihr nicht, und deswegen sind dann für Sie, die diese Verstellung nun wieder auf Ihre Weise total in den Vordergrund rücken, ja, das Proletariat, das kannst du vergessen, und die Juden, das Judentum, das ist der, das Thema, das große Thema seit der Shoah, was ja auch richtig ist, ja. Dann aber auf diesem Standpunkt, sozusagen diesen Standpunkt auf wiederum festschreiben, diese Verschiebung auf Ihre Weise wieder festschreiben, ja. Aus diesem Dualismus ist die deutsche Linke überhaupt nicht rausgekommen und so hat man dann den Dualismus, bist du antideutsch oder bist du anti-antideutsch oder bist du, wenn du was gegen Israel sagst, dann bist du automatisch und so weiter. Also diese ganzen Dualismen aus diesen Kennzeichen für die deutsche Linke und die haben dann praktisch auch, wie Brückner zeigt, zu quasi dualistischen Praxisformen und Ausführungen geführt. Und ich werde jetzt eine Pause machen und dann die schwierige, komplexe Gemengelage dieser Verschiebungen, wie er sie darstellt, auch seine eigenen Verschiebungen und seines Innehaltens und seines Wegblickens an bestimmten Punkten, vor allem was den Vietnamkrieg betrifft, wo er, denke ich, ein Stück weit, wenn da eben, ich sag's gleich, von Genozid, von Völkermord umstandslos die Rede ist, da unterliegt selbst er diesem blinden Fleck, und dem Mechanismus einer Gleichsetzung oder leistet den Vorschub, dass einfach eine Gleichsetzung stattfinden konnte, ja, in der Art, wie und wie motiviert gegen den Krieg der USA in Vietnam in den deutschen Zuständen gekämpft worden ist. Und da wird es dann eben auch heikel und schwierig, das wieder zu entflechten und die richtigen Verhältnisse herzustellen, weil man ja sofort in dem Dualismus drin ist, ja. Sagst du was gegen den Vietnamkrieg heute, dann bist du Anti-Amerikanist, bist du Anti-Amerikanist, bist du natürlich Antisemit und so weiter. Und das geht dann bis zur Verurteilung der Raff in Bausch und Bogen, ja. Dann ist Mahler, Rabehl und so weiter, bis Ulrike Meinhof und Bahr, das sind dann alles nur antisemitisch motivierte Gewalttäter. Und der Antisemitismus ist ja nichts anderes als das Gewaltversprechen. Und so schließt sich dann also in so einem Kurzschluss der ganze Mechanismus. Das haben wir im Moment von Seiten der Ideologen der Regensburg überhaupt nicht mal. Und dem zu entkommen, dieser Falle, dieser tödlichen Falle, und auch nicht wiederum in der linkskommunistischen Manier, ja, diese ganze Verschiebung zu leugnen, Das ist, wäre also genau das Kunststück, das der revolutionären Resten oder Elementen in der immer noch nicht erledigten Linken in den deutschen Zuständen aufgegeben werden soll. Das ist so ungefähr meine Grundthese oder wo, was ich da ja noch so rausholen würde bei einem richtigen Vortrag.